Heute lädt Gabriele Tenhövel zu einem Streifzug durch die Literatur- und Wissensgeschichte der Neuzeit ein, in der uns immer wieder Menschenmacher und ihre Produkte begegnen. Homunkuli, Automatenmenschen und elektronisch oder gentechnologisch aufgepeppte Androiden. Professor Bunke hat neulich Menschen erfunden. Die kosten zwar laut Katalog ziemlich viel Geld, doch ihre Herstellung dauert nur 7 Stunden und außerdem kommen sie fix und fertig zur Welt. Man darf dergleichen Vorteile nicht unterschätzen. Professor Bunke hat mir das alles erklärt. Und ich merkte schon nach den ersten Worten und Sätzen, die Bunkeschen Menschen sind das, was sie kosten, auch wert. Dem Tempo, mit dem wir unsere Umwelt verändern, können unsere natürlichen Anpassungsmechanismen nicht mehr folgen. Dieses immer weitere Auseinanderklaffen zwischen Umweltbedingungen und biologischer Eignung ist die Ursache für 80% aller Krankheiten in diesem Teil der Welt. Uns bleibt nur die Flucht nach vorne, zu den Grundlagen unseres biologischen Seins. Unsere sinnlos gewordenen Instinkte und Affekte können wir heute nur noch als Krankheit bezeichnen. Der neu angepasste Mensch, Albtraum oder Wunschtraum, ist auf jeden Fall eine biologische Notwendigkeit. Träume vom perfekten Menschen. Eine Sendung von Gabriele Tenhövel. Es sei ja auch denkbar, das Kind werde dumm oder krank und sei für die Welt und die Eltern nicht recht zu verwenden. Oder es sei musikalisch. Das gäbe nur Zank, falls seine Eltern nichts von Musik verständen. Nicht wahr? Wer könne denn wirklich wissen, was später aus einem anfangs ganz reizenden Kinde wird? Bunke sagte, er liefere auch Töchter und Väter und sein Verfahren habe sich selten geirrt. Sie sind so alt wie die Menschheit selbst. Die Mythen und Märchen, die Sagen und Legenden, die Bilder und Fantasien des Menschen über den Menschen, wie er sei, wie er sein müsste oder werden soll. Jede Kultur schafft sich ihre eigenen Bilder. Die Abendländische kennt Golems und Alraunen, Homunkuli oder Androiden, Automaten, Roboter. Jede Zeit hat ihre eigenen Träume und ihre eigene Wirklichkeit, in der Fantasien lebendig werden. Je mehr sich die Wunschbilder überschneiden mit dem, was wir Wissenschaft und wissenschaftlichen Fortschritt nennen, werden sie kaum merklich zu Schreckbildern. Viel kommt da zusammen auf der Reise durch die Zeit. An Mythos und Allmachtsrausch, an Fiktion und prognostischem Scharfsinn, an dichterischer Ironie und Gelächter über Träume vom perfekten Menschen. Bemerkenswerterweise bewegt es vor allem die Herren der Schöpfung. Wie man ihn klüger, berechenbarer, gesünder, leistungsfähiger, pflegeleichter und kontrollierbarer machen könne. Den größten Versager des Universums, den Menschen. Retortenmenschlein oder vom höheren Ursprung des Menschen. Originalschlagzeilen der 90er Jahre. Süß, die ersten Fotos der Retortenzwillinge. So normal wie du und ich. 600 Retortenkinder feiern am Ort ihrer Zeugung. 750 Glaselkinder aus Münchner Klinik. Treffen von Retortenbabys und Eltern. Umi, wieder Mutti. Retortenbaby für ältere Frauen. Junge Witwe bekommt Sperma ihres verstorbenen Mannes. Erstes deutsches Baby aus der Tiefkühltruhe. Zoe, das Baby, das aus dem Eis kam. Gebärmutter mietweise. Zwillinge auf Bestellung. Wir sind keine Menschen. Tote bekam Baby. Diesmal hat's die Medizin geschafft. Dürfen Leichen Kinder kriegen? Ich will ein Baby vom Gorilla. Kind einer hirntoten Frau, heute fröhlich und ausgeglichen. Die Medizin kennt ihre Grenzen. Alles begann mit dem Tafthöschen des Abbes Palanzani. Der fromme italienische Biologe hatte sie mit Wachs imprägniert und seinen männlichen Ochsenfröschen angezogen. Er wollte beobachten, wie sich Frösche fortpflanzen. Seine Frösche paarten sich wohl, wie beabsichtigt, nur die Tafthöschen waren der Zeugung neuer Ochsenfrösche im Wege und ein langwieriger mittelalterlicher Gelehrtenstreit aus dem Weg geräumt. Der Mensch Mensch, oh, Miniatur lässt sich schon im Sperma sehen, meinten die Homunkulisten, und die Ovulisten hielten dagegen, allein das Ei bringt bebrütet neues Leben hervor. Mit Spallanzanes Tafthosen-Experiment war bewiesen, nur wenn Samen und Ei zusammenkommen, kann neues Leben entstehen. Spallanzani aber wollte mehr. Er experimentierte vor 200 Jahren schon mit der künstlichen Befruchtung von Fröschen und Hunden und wurde so einer der Begründer der modernen Biologie. Gewachste Tafthöschen heißen heute ganz unlyrisch Präservative und künstlich befruchtet werden Menschen und Mäuse. Das Geschehen um die weibliche Fruchtbarkeit liegt offen, während die Erkenntnisse über den Mann in dieser Hinsicht das Stadium der Tafthöschen nicht bahnbrechend überwunden haben. Das erste Rezept für einen Menschen aus dem Glas ist bald 500 Jahre alt. Es stammt vom Vater der modernen Medizin, von Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus. Ein erfahrener Alchemist sei Künstler genug, einen Homunculus zu erschaffen, schrieb der Arzt und Naturforscher. Das Sperma des Mannes müsse nur 40 Tage in einem Glas von der Wärme im Inneren eines Pferdeleibes eingehüllt sein. Aus dem dann verwesenden Sperma entstehe ein durchsichtig Menschlein, das täglich ernährt zu einem Wesen zwischen Himmel und Erde werde, ein Nymphenkind mit geisthaften Fähigkeiten, von dem die Menschen lernen können. Naja, also in den Mythen sind die Menschen immer von den Göttern gemacht worden oder von Gott. Ingrid Riedel, Theologin und Psychoanalytikerin. Beziehungsweise in vielen anderen Mythen ist es ein Götterpaar, also in denen sich ja dann auch der Mensch in seiner Doppelheit als Mann und Frau spiegelt. Welche Rolle haben die Mythen für das Selbstbild des Menschen gespielt? Sie beruhten auf einem ursprünglichen Erlebnis, dass es eben wirklich so war, eine Erfahrung. Keiner von uns hat sich selbst hervorgebracht. Wir verdanken uns einer Kette von Menschengeschlechtern und dahinter, das ahnten die Menschen immer, da war noch ein früherer Ursprung. Und einfach dieses, dass wir uns nicht selbst erfunden haben, genau dem gaben die Mythen Ausdruck, alle auf ihre Art. Und natürlich ist jetzt nicht nur die Versuchung da, sondern fast eine gewisse Notwendigkeit, das, was die Mythen uns boten, irgendwie selber auszudenken. Und man möchte eben das, was man früher den Göttern überlassen musste, selbst in die Hand nehmen. Also erstens, weil man sowieso der Überzeugung ist, die Götter haben das nicht so ganz richtig hingekriegt. Aber auch wenn man sie nicht mehr glaubt, ihnen nicht mehr vertraut, dann entsteht natürlich eine mächtige Existenzangst. Genau die, die früher durch den Mythos gebannt wurde. Viele alte Mythen haben eine Vorstellung von einem vollkommenen Menschen, einem Urmenschen. Also der erste Mensch, das ist nicht einfach nur der erste in der Kette, sondern es ist das, was der Mensch werden kann. Also der Mensch in seinem vollen Potenzial. Der ist mehr als der reale Mensch. Die Mythen wissen von einer Möglichkeit, Mensch zu sein, die wir alle noch nicht eingelöst haben. Und dieses Bild des vollendeten Menschen, das steckt auch in uns allen. Nur eben die, also Menschen anderer Zeiten haben das durch innere Arbeit an sich selbst, durch meditative Wege, durch also Läuterungsprozesse ein ganzes Leben lang haben sie sich dem anzunähern versucht. Die haben an sich bei jedem selbst begonnen und nicht indem man nach außen das zu konstruieren suchte. Und ich glaube, das ist auch ein Missverständnis der Moderne, dass sie eigentlich die innere Entwicklungsleistung des Menschen durch äußere Konstruktionen zu ersetzen sucht. Die Suche nach dem Geheimnis, wie Leben entsteht, der Wunsch und die Fantasie, es nachzubauen, ja selbst zu erschaffen, hat schon immer Dichter bewegt, Literaten beflügelt und Wissenschaftler fasziniert. Der französische Jesuit Teilhard de Chardin unterstützte in den 50er Jahren emphatisch den modernen Forscher-Ehrgeiz, Leben zu schaffen und damit die Alchemisten in ihrem Traum vom Gold noch zu übertreffen. Die solche Hoffnungen hegten, seien die menschlichsten unter den Menschen. Längst ist der Beginn menschlichen Lebens ins Glas gerutscht und aus dem weiblichen Leib wurde ein Versuchsfeld moderner Fortpflanzungstechnik. Anfang der Reproduktionsmedizin? Eine narkotisierte Frau auf dem Operationstisch, umringt von neugierigen Studenten. Der Beste hat seinen Samen gespendet, um dieser Kaufmannsfrau aus Philadelphia Ende des 19. Jahrhunderts durch Einspritzen des Samens in ihren reglosen Leib zu einem Kind zu verhelfen. In den 30er Jahren unseres Jahrhunderts startete das Projekt Eierjagd. Der amerikanische Gynäkologe John Rock und der Pathologe Arthur Hurtig beschafften sich zu Forschungszwecken hunderte von Eiern aus den Leibern von Sozialhilfeempfängerinnen. Die bekamen ihre Gebärmutter in einem Wohlfahrtskrankenhaus kostenlos entfernt. Nur während ihrer fruchtbaren Tage sollte es sein. Und die Assistentin der Ärzte hatte die Frauen ermutigt, vor der Operation mit ihren Männern zu schlafen. Denn nicht nur einfache Eier wollten die Mediziner haben, sondern junge Embryonen, befruchtete Eier. Nach der Operation suchten sie danach in den ausgeweideten Organen. Das erste befruchtete Ei ist als Harvard-Ei in die Geschichte eingegangen. 40 Jahre liegen zwischen dem Harvard-Ei und dem ersten Retortenbaby 1978. Der Wunsch, Leben zu schaffen, scheint weniger ein menschliches, eher ein männliches Bedürfnis. Was sollte Frauen dazu drängen, da sie doch die Wiege neuen Lebens in sich tragen? Was den alten Paracelsus mit den modernen Alchemisten der Reproduktion vereint, ist die Fantasie, es gebe einen besseren Ort als den weiblichen Leib für die ersten Monate menschlichen Lebens. Eine würdigere Herkunft als die aus dem unergründlichen Dunkel einer Frau. Zumindest kontrollierbar, steuerbar soll das geschehen werden und so weit wie möglich von außen durch Männerhand zu erledigen. Der Mensch. Eine Maschine? Oder? Hören Sie, Doktor, meine Hardware ist defekt. Sie werden mit Bärten und Busen geboren, mit allen Zubehörteilen, je nach Geschlecht. Durch Kindheit und Jugend würde nur Zeit verloren, meinte Professor Bumke, und er hat ja recht. Er sagt, wer einen Sohn, der Rechtsanwalt sei, etwa benötige, brauche ihn nur zu bestellen. Man liefere ihn frei ab Fabrik in des Vaters Kanzlei, promoviert und vertraut mit den schwersten juristischen Fällen. Man brauche nun nicht mehr 20 Jahre zu warten, dass das Produkt einer unausgeschlafenen Nacht auf dem Umweg über Wiege und Kindergarten das Abitur und die übrigen Prüfungen macht. 1962 treffen sich 27 hochkarätige Wissenschaftler zu einem Symposium der Schweizer Pharmafirma Ziba in London. Ehrwürdige Herren, alte und frisch gekürte Nobelpreisträger, Genetiker von Rang. Die Alten unter ihnen wollten schon in den 20er Jahren die Gesellschaft durch Eugenik zum Besseren führen. Natürlich haben sie nichts mit den Nazis gemein. Sanderson Haldane, ein englischer Patriot, Hermann Muller, lange Jahre Sozialist und Star-Emigrant in Moskau, Joshua Lederberg, Molekularbiologe aus den USA und junger Nobelpreisträger. Die Zeremonienmeister des Fortschritts haben noch immer denselben Traum von der neuen Welt durch Medizin und Genetik, die eugenisch bereinigte Wohlstandsgesellschaft aufgeklärter, gleichberechtigter Individuen. Die schlechten Gene sind in ihrem Denken die Bremser des Fortschritts. Sie sprechen von der genetischen Bürde als Fortschrittshürde, als hätten sie vergessen, dass in Deutschland sogenanntes lebensunwertes Leben ermordet wurde. Künstliche Befruchtung, Geburtenkontrolle, Samenbanken, die Trennung von Sexualität und Fortpflanzung, Korrektur defekter Gene in den Keimbahnen, Manipulation der Hirnentwicklung beim Embryo. Ein ansehnliches Programm, an dem bis heute mit großem Erfolg, wie wir wissen, nur demokratisch gezügelt gebastelt wird. Der Mensch ist für die Elite in London Rohmaterial aus Organen, Körperteilen und Gensequenzen mit einem hinderlichen Rest archaischer Gefühle und Instinkte. Will er mithalten im Wettlauf mit dem Fortschritt, muss er reifer, weniger aggressiv, langlebiger, reaktionsschneller und biologisch flexibler werden. Sanderson Haldane bedient den Zeitgeist, der den Weltraum erobern will, mit einer besonderen Idee. Außerirdische Lebensbedingungen weichen am eindeutigsten in der Schwerkraft, der Temperatur, dem Luftdruck, der Luftzusammensetzung und der Strahlung von unseren ab. Ein Gibbon ist im Leben in einem schwächeren Schwerefeld wie in einem Raumschiff, auf einem Asteroiden oder vielleicht sogar auf dem Mond von vornherein offenbar besser angepasst als der Mensch. Noch mehr gilt das für Affenarten mit Greifschwänzen. Durch Pfropfen von Genen könnten solche Eigenschaften auch der menschlichen Rasse angezüchtet werden. Menschen, die ihre Beine durch Unfall oder Mutation verloren haben, wären als Astronauten besonders geeignet. Denn die Beine des Menschen und ein großer Teil des Beckens sind in diesem Fall nicht nötig. Man schreibt das Jahr 693 transnuklearer Zeitrechnung. Ein Spitzenteam von ausgesuchten Wissenschaftlern arbeitet derzeit an der Optimierung der menschlichen Genstruktur. Ein bestimmtes Projekt, das euch noch näher interessieren wird, befindet sich jetzt in der Endstufe. Ich bin da. In aller Regel werden die Menschenbildner in der Literatur, auch im Mythos, für ihre Vermessenheit bestraft. Allen voran Prometheus für seinen Diebstahl des Feuers, das seinen Geschöpfen das wahre Leben einhaucht. Die aufgeklärten Mechaniker und Automatenbauer wurden von der Inquisition verfolgt. Der französische Materialist Julien Offray de la Mettrie musste um 1750 fliehen, weil er sich weigerte, im Menschen mehr als nur bloße Materie zu erkennen. Seele, göttliche Substanz, nein, sagt de la Mettrie. Der Mensch eine Maschine, heißt seine Streitschrift, in der er seinem Kollegen René Descartes bedauerliche Inkonsequenz bescheinigt. Der hatte sich damit begnügt, in den Tieren reine Maschinen zu sehen, während Menschen für ihn noch beseelte Wesen waren. De la Mettrie ist radikaler. Auch die Menschen sind nichts anderes als in die Höhe gereckte Tiere und Maschinen, sagt er. Treten wir einmal in eine etwas nähere Betrachtung dieser Triebfedern der menschlichen Maschine ein. Alle vitalen, animalischen, natürlichen und automatischen Bewegungen geschehen durch die Wirksamkeit derselben. Zieht sich nicht der Körper maschinenmäßig zurück, wenn er beim Anblick eines unerwarteten Abgrundes von Schrecken ergriffen wird? Senken sich nicht die Augenlider bei der Drohung eines Schlages? Verengt sich die Pupille nicht von der Tageshelle, um die Netzhaut zu schonen? Sind nicht alle Schließmuskeln, der Blase, des Mastdarms etc., maschinenmäßig in Tätigkeit? Der Mensch, eine Maschine? Was sonst? Georg Büchner bespöttelt im poetischen Bild des Automaten die drögen Rationalisten und jene Stereotypen sozialen Zwänge seiner Zeit. Die Komödie Léonce und Lena spielt am Hof des gelangweilten Königs Léonce. Büchner wählt die feudale, leblose Hofidylle, um die Maschinengläubigkeit seiner Zeit lächerlich zu machen. Einziger Lichtblick im starren Hofleben ist Valerio, der weise Narr und Spaßmacher. Sehen Sie hier, meine Herren und Damen, zwei Personen beiderlei Geschlechts, ein Männchen und ein Weibchen, einen Herrn und eine Dame. Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und Urfedern. Jede hat eine feine, feine Feder von Rubin unter dem Nagel der kleinen Zehe am rechten Fuß. Man drückt ein klein wenig und die Mechanik läuft. Volle 50 Jahre. Diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass man sie von anderen Menschen gar nicht unterscheiden könnte, wenn man nicht wüsste, dass sie bloße Pappdeckel sind. Man könnte sie eigentlich zu Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Sie sind sehr edel, denn sie sprechen Hochdeutsch. Sie sind sehr moralisch, denn sie stehen auf den Glockenschlag auf, essen auf den Glockenschlag Mittag und gehen auf den Glockenschlag ins Bett. Auch haben sie eine gute Verdauung, was beweist, dass sie ein gutes Gewissen haben. Sie haben ein feines, sittliches Gefühl, denn die Dame hat gar kein Wort für den Begriff Beinkleider. Und dem Herrn ist es rein unmöglich, hinter einem Frauenzimmer eine Treppe hinauf oder vor ihm hinunter zu gehen. Sie sind sehr gebildet, denn die Dame singt alle neuen Opern, und der Herr trägt Manschetten. Geben Sie Acht, meine Herren und Damen, Sie sind jetzt in einem interessanten Stadium. Der Mechanismus der Liebe fängt an, sich zu äußern. Der Herr hat der Dame schon einige Male den Schal getragen. Die Dame hat schon einige Male die Augen verdreht und gen Himmel geblickt. Beide haben schon mehrmals geflüstert: Glaube, Liebe, Hoffnung. Beide sehen bereits ganz akkordiert aus. Es fehlt nur noch das winzige Wörtchen. Amen. Wenn sich Denken erst auf der Basis integrierter Schaltkreise simulieren lässt, verliert der Mensch die Unvergleichlichkeit seines Hirns. Für William Gibson wenigstens, den Science-Fiction-Autor der Cyberpunk-Kultur, sind Biotechnik und Bioelektronik selbstverständliche Bausteine des Menschen der Zukunft. Seine Figuren werden damit vollgepackt, repariert und veredelt. Sie kaufen Bioimplantate auf dem Schwarzmarkt, nehmen selbstverständlich Designerdrogen, wie in diesem Fall Wiz. Seine Geschichten handeln von ausgeflippten Superhackern, die sich im Cyberspace elektronischer Systeme bewegen. Vom Biochip im Hirn über künstliche Wirbelsäulen bis zu elektronischen Augen. Was uns heute an Maschinen umgibt, ist in der Welt des amerikanischen Science-Fiction-Autors im menschlichen Körper verbaut. Gibson spielt mit den modernen Ängsten vor Bio- und Computertechnik. Der Angst etwa, dass der Mensch sein besonderes Wesen durch den Angriff der Technik auf sein Innerstes verliere. Er hat sich damit abgefunden, dass Menschen sich von Kunstfiguren nicht wesentlich unterscheiden. Zum ersten Mal sah ich sie in der Küchenzone. Ich sah sie am offenen Nurbierkühlschrank. Licht fiel heraus. Und ich bemerkte ihre Wangenknochen und den entschlossenen Ausdruck ihrer Lippen. Bemerkte aber auch das schwarz glänzende Polycarbonat an ihrem Handgelenk und die helle nässende Blase, wo das Hautskelett scheuerte. Sie ging 2 Stunden später auf mich zu, schwebte durch die Leute und den Unrat mit dieser schrecklichen Anmut, die sie in das Hautskelett einprogrammiert hatten. Lisa baute sich in ihrer dünnen Polycarbonatprothese vor mir auf. Ich schaute in diese Augen und hatte das Gefühl, das Wimmern ihrer Synapsen zu hören. Das unwahrscheinlich schrille Kreischen, als das Wiz jeden Schaltkreis in ihrem Hirn öffnete. Nimm mich mit heim, sagte sie. Und die Silben trafen mich wie ein Peitschenhieb. Ich habe sie mit heimgenommen. Sie hatte den ganzen Weg von Rubens Laden kein Wort gesagt, so dass ich mich sehr unwohl fühlte, als ich die Tür aufschloss und sie reinließ. Das Hautskelett trug sie über den staubigen Teppich, im selben Gang, dem Gang eines Models auf dem Laufsteg. Ohne den Lärm der Party hörte ich jetzt, wie es beim Bewegen leise klickte. Sie konnte sich nicht bewegen ohne das zusätzliche Skelett, das direkt mit ihrem Gehirn gekoppelt war. Myoelektrisches Interface. Die fragil wirkenden Polycarbonatstützen bewegten ihre Arme und Beine. Die schmalen Hände hingegen wurden durch ein feineres System gesteuert. Galvanische Einlagen. Ich dachte an zuckende Froschbeine in irgendeinem Hochschullabor und hasste mich dafür. Der Mensch und seine Einzelteile. Oder Mensch oder Schwein? Das ist die Frage. Originalschlagzeilen der 90er Jahre. Baukasten Mensch. Organ für Organ austauschbar. Bald möglich. Leben mit Armen und Beinen von Toten. Zellen gegen Zittern. Abgetriebene Embryonen fürs Gehirn. Fremdes Herz, fremde Lunge. Gesundes Baby da. So einfach war die Geburt. Zur Rettung der Tochter ein Kind gezeugt. Das Kind als Ersatzteillager? Kein Däne soll sterben, damit ein Deutscher seine Leber bekommt. Keine Leber für Deutsche? Misstöne im Ausland. Chancen für Mann mit Pavianleber. Tierschützer protestieren. Schwein mit einem Menschenherz gezüchtet. Nieren aus dem Saustall. Nase aus Schweinsohr geformt. Das kompatible Schwein. Organspender der Zukunft. John Edwards, Sprecher eines Forschungszentrums in Cambridge. Unser Ziel ist die Züchtung von Schweinen, deren Organe für Transplantationen in den Menschen verwendbar sind und nicht mehr abgestoßen werden. Es gibt nämlich zu wenig menschliche Spender. Wer diese Schweine sieht, kann nicht den geringsten Unterschied zu anderen ihrer Art erkennen. Die Tiere blickten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und dann wieder von Schwein zu Mensch. Doch es war bereits unmöglich zu sagen, wer was war. George Orwell, Farm der Tiere. Träume des französischen Biologen Jean Rostand, Anfang der 50er Jahre. Unter dem Zauberstab der Biologie wird der Mensch allmählich etwas anderes, als er gewesen ist. Vor unseren Augen verwandelt er sich in ein neues, paradoxes Lebewesen. Vor unseren Augen durchläuft der Homo sapiens den Entwicklungsprozess zum Homo biologicus, einem seltsamen Zweifüßler, der die Fähigkeit zur Jungfernzeugung hat wie die Blattlaus, der verlorene Gliedmaßen ersetzen kann wie der Molch, der sich außerhalb des Mutterleibs entwickeln kann wie das Känguru und der Winterschlaf halten kann wie der Igel. Keine Science-Fiction. Ernst gemeinte Träume eines ernstzunehmenden Biologen. Kein Wunderdoktor. Mitglied der gelehrten Académie Française. Ende der 50er Jahre. Unser Reporter fragt: Wie meinten Sie das mit den verlorenen Gliedmaßen, die der Mensch ersetzen kann wie der Molch? Mich fasziniert die Brevoplastik besonders. Die Verpflanzung von embryonalem Gewebe. Ein Kollege von mir entnahm eine Ratte, einen Tag war sie alt, die Schilddrüse und verpflanzte sie dann auf eine 4 oder 5 Wochen alte Ratte, die keine Schilddrüse mehr hatte. Und wohin hat er die Schilddrüse verpflanzt? Er hat sie in die Höhle eingesetzt, in der sich vorher das Auge befand. Und das Auge? Das ist doch jetzt nebensächlich. Es geht um die Schilddrüse und für die ist die Augenhöhle ideal zum Weiterleben. Ach was. Nach einer Woche wird dann die Schilddrüse aus der Augenhöhle wieder entfernt und man stellt fest, dass das Tier ganz normal lebensfähig ist, während andere Ratten ohne Drüsentransplantation schwere Entwicklungsstörungen aufweisen. Bleibt nur der Schönheitsfehler mit dem Auge. Meinen Sie, das geht auch beim Menschen? Beim Menschen kommt die Augenhöhle natürlich nicht in Betracht. Vielleicht das Innere des Beinknochens. Ich bin sicher, diese Frage wird gelöst werden. Hamburg. Besuch in der Praxis des plastischen Chirurgen Hans-Jürgen Bargmann. Ja, es handelt sich hier um den Fall einer Bruststraffungsoperation und ich habe vor der Operation Markierungen vorgenommen, die den Sitz der zukünftigen Brustwarze markieren sollen. Und wie lange hält so eine Brustkorrektur? Manche Busen muss man schon nach 2 oder 3 Jahren nachstraffen. Jetzt kommt der Moment, wo mir meine Assistentin sehr helfen muss, wem der Busen jetzt gespannt wird. Und jetzt muss mit vorsichtiger Führung des Messers die Brustwarze ausgeschnitten werden. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch, dass die Sensibilität und das Gefühl der Brustwarze erhalten bleibt. Und das kann man eigentlich nur erreichen, indem man die Nerven, die zur Brustwarze gehen und zum Warzenhof gehen, nicht verletzt. Und jetzt schneiden Sie das einfach weg? Jetzt schneide ich die oberflächlichen Gewebeschichten einfach mit der Schere weg. Das ist jetzt das Geräusch der Schere. Und der Pinzette. Alles, was man wegschneidet, ist für die Brust, für die Erschlaffung der Brust letztlich zuständig. Nämlich ist zu viel Hülle für ein reduziertes oder vermindertes Volumen. Ich sage immer, das ist ein zu großer Briefumschlag mit einer kleinen Karte drin. Jetzt macht man einfach einen kleineren Umschlag draus. Was kostet so eine Operation? So eine Operation kostet inklusive aller Nachbehandlung um die 6.000 Mark. Ich ging los und schaute mich nach Ricky um. Fand sie in einem Café bei einem Knaben mit Sendai-Augen und halb verheilten Nähten an den ledierten Augenhöhlen. Sie hatte ihre Hornhaut schon 2-mal ummodeln lassen, hatte aber noch keine 2020, also wollte sie Icons. Marke der Stars, sündhaft teuer. Immer noch auf der Suche nach Augen, fragte ich sie und setzte mich hin. Tiger hat gerade welche gekriegt, erklärte sie. Sie sah müde aus, wie mir schien. Tiger war so glücklich über seine neuen Sendais, dass er sich ein Lächeln nicht verkneifen konnte. Aber ich möchte wetten, dass er ansonsten nicht gelächelt hätte. Er hatte die hübsche Einheitsvisage, die man nach dem 7. Gang zur chirurgischen Boutique abkriegt. Sendai, gell? Ich lächelte zurück. Er nickte. Bring eine super Peripherie, sobald die Muskeln verheilt sind, sagte er. Und ich sah, wie vorsichtig er nach seinem doppelten Espresso griff. Sendai-Augen sind bekannt dafür, dass sie eine schlechte Tiefenschärfe bringen und schon in der Garantiezeit Ärger machen. Diese Patientin bekommt ein sogenanntes Wangen-Hals-Lifting bis in die Schläfenpartie reichend. Man kann auch sagen Schläfen-Wangen-Hals-Lifting. Sie hat eine stark vorgealterte Haut, die besonders im Halsbereich durchhängt und auch in der Wangenpartie einen Überschuss bildet, den man hier deutlich vor dem Ohr zum Beispiel sieht. Es wirft sich im Liegen alles vor dem Ohr auf. Im Großen und Ganzen sieht sowas im Liegen natürlich alles sehr viel schöner aus, aber im Stehen oder Sitzen hängt es bei der Patientin nach unten. Bei dieser Patientin handelt es sich um bei einer Diät übrig gebliebenen Fettgewebes, besonders im Bauchbereich. Und nur in solchen Fällen sollte es auch erlaubt sein, die Fettgewebsabsaugung anzuwenden. Jetzt wird ein Schnitt gemacht im Bereich des Bauchnabels, den man hinterher so gut wie nicht sieht. Er soll gerade so groß sein, dass man die Absaugkanüle einführen kann. Und diese Kanüle ist ungefähr 20 cm lang. Die ist etwa 20 cm lang und hat eine Stärke von etwa 4 mm. Wie eine dicke Stricknadel. Und mit der gehen Sie jetzt in den Bauch rein. Jetzt stecken Sie die Kanüle in den Bauch rein. Ich stecke sie nur in das Fettgewebe unter der Haut. Man saugt hiermit das Fettgewebe zwischen Haut und vorderer Bauchwand aus. Aber nur einen Teil. Gustav Meyrink, Die Pflanzen des Dr. Cinderella. Einmal fasste ich an die Mauer und griff dabei in ein splitteriges Holzgitter, wie man es verwendet, um Schlingpflanzen zu ziehen. Es schienen auch solche in großer Menge darin zu wachsen, denn ich blieb fast hängen in einem netzstängelartigen Geranks. Das Unbegreifliche war nur, dass ich diese Pflanzen oder was es sonst sein mochte, blutwarm und strotzend anfühlten und überhaupt einen ganz animalischen Eindruck auf den Tastsinn machten. In diesem Moment flackerte ein Licht irgendwo auf und erhellte eine Sekunde lang die Wand vor mir, was ich je an Furcht und Grauen empfunden, war nichts gegen diesen Augenblick. Mit einem Ranknetz blutrote Adern, aus dem wie Beeren hunderte von glotzenden Augen hervorquollen, war die Mauer bis zur Decke überzogen. Das eine, in das ich soeben gegriffen, schnellte noch in zuckender Bewegung hin und her und schielte mich bösartig an. Eine Wolke von Gerüchen, die etwas Feistes, Humusartiges, wie von Schwämmen und Ailanthus hatten, drang mir entgegen. Die Hauptstämme der Adern rankten sich aus blutgefüllten Fiolen empor, aus ihnen Kraft eines unbekannten Prozesses, ihren Saft ziehend. Ich stieß auf Schalen, gefüllt mit weißlichen Fettbrocken, aus denen Fliegenpilze mit einer glasigen Haut überzogen emporwuchsen. Pilze aus rotem Fleisch, die bei jeder Berührung zusammenzuckten, und alles schienen Teile aus lebenden Körpern entnommen, mit unbegreiflicher Kunst zusammengefügt, ihrer menschlichen Beseelung beraubt und auf rein vegetatives Wachstum heruntergedrückt. Der Mensch und sein Hirn, oder? Wem gehört das Lächeln der Großmutter? Nächstens vergrößere er seine Menschenfabrik. Schon heute liefere er 219 Sorten. Misslungene Aufträge nehme er natürlich zurück. Die müssen dann nochmals durch die verschiedenen Retorten. Ich sagte, da sei noch ein Bruch in den Fertigartikeln in jenen Menschen aus Bumkes Geburtsinstitute. Sie seien konstant und würden sich niemals entwickeln. Da gab er zur Antwort: Das ist ja gerade das Gute. Ob ich tatsächlich von sich entwickeln was halte? Professor Bumke sprach's in gestrengem Ton. Auf seiner Stirn entstand eine tiefe Falte. Und dann bestellte ich mir einen 40-jährigen Sohn. Angie, geht's schon wieder besser, sagte Sally, als er ihr durch die Küchentür ins Haus folgte. Nicht wahr, Liebes? Mitchells Tochter am Küchentisch blickte auf. Die Schwellung hatte sich zurückgebildet zu einem fetten Komma, das wie eine aufgepinselte schwarzblaue Träne aussah. Angie starrte ihn kauend an. Angie, sagte er, Rudy hat beim Durchleuchten was gefunden in deinem Kopf. Sie hörte auf zu kauen. Er weiß nicht, was es ist. Hat vielleicht jemand reingepflanzt, als du noch jünger warst. Weißt du, was ich meine? Sie nickte. Weißt du, was es ist? Sie schluckte. Nein. Aber du weißt, wer es reingemacht hat. Ja. Dein Vater? Ja. Weißt du warum? Weil ich krank war. Inwiefern krank? Nicht gescheit genug. Die Ankopplung mit Chips ist natürlich in einem gewissen Maße schon Realität, beispielsweise bei der Einpflanzung von Elektroden in den Hinterhauptlappen, also in die Sehzentren des Gehirns. Man hat das bei Patienten gemacht, die blind sind. Detlef Linke, Professor für Neurophysiologie an der Universität in Bonn. Dann wird eine Fernsehkamera auf den Kopf geschnallt, eine Videokamera, und dann werden die entsprechenden Chipsysteme und Elektroden mit dem Gehirn verbunden, und unter Umgehung des Sehsystems, unter Umgehung der erblindeten Augen, werden dann die visuellen Informationen in das Gehirn eingespeist und der Patient kann lernen, auf diese Weise jetzt hell und dunkel zu unterscheiden, zwar äußerst grob, aber immerhin im Prinzip ist das möglich, und man hofft auf diese Weise, das ist ein großes Forschungsprogramm, den Blinden zu helfen, und niemand wird also diese Entwicklung abblocken wollen, wenn hier also Blinden geholfen werden können. Und es wird auch kein Argument so leicht dagegen sich aufbauen lassen, dass man jenen, die vielleicht eine Einschränkung des Denkvermögens haben, vielleicht kognitive Systeme, Computersysteme auch im direkten Kontakt zugänglich macht. Also den Mensch mit der Antenne, den wird es irgendwann geben. Ja, das sieht man jetzt noch als vielleicht unerotisch an, aber vielleicht lässt sich ja die Libido auch über das Computersystem programmieren. Vorsatz scheint im Anfang toll. Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen. Und so ein Hirn, das trefflich denken soll, wird künftig auch ein Denker machen. Der Embryo von der Gebärmutter befreit, die Gene entschlüsselt, das Hirn nachgebaut. Der Denker konstruiert seinen Denkapparat selbst. Ich konstruiere, also bin ich. Das Gehirn ist die letzte Terra incognita, die die Fantasien von Forschern und Dichtern beflügelt. Ende der 60er Jahre arbeitete man mit Affenhirnen und der Vorstellung, auch das Gehirn sei nichts anderes als eine Maschine. Eine Idee, die allzu besessene Forscher in Sachen künstliche Intelligenz bis heute nicht aufgeben wollen. Dr. Robert White, Sie legen Gehirne bloß, bislang nur Gehirne von Rhesusaffen. Können Sie erklären, wie das geschieht? Ich bin am Metropolitan Hospital in Cleveland beschäftigt. Wir arbeiten, ich und mein Kollege Verdura, schon länger mit Affenhirn. Wir versuchen, ihre Gehirne völlig isoliert vom Körper am Leben zu halten. Das hört sich unheimlich an. Geht das denn überhaupt? Sie operieren das Gehirn aus dem Kopf heraus und dann? Wir sägen den Schädel auf, legen das Gehirn bloß und schälen es quasi aus dem Schädel heraus. An den nötigen Stellen schließen wir dann das reine Gehirn an eine Herz-Lungen-Maschine an. Sie versorgt das kahle Affenhirn ausreichend mit Frischblut. Und dieses, sagen wir, maschinengestützte Hirn, das funktioniert tatsächlich weiter? Ja, besser als wir dachten. Das bringt uns ja zu unserer These, dass das Gehirn vielleicht ein ganz profanes Organ wie alle anderen ist, das lebt und funktioniert, denkt, träumt, glaubt und hofft, auch wenn es vom Körper abgetrennt und maschinell versorgt wird. Aber hundertprozentig erwiesen ist das noch nicht. Das bedeutet, das kahle Hirn sieht und hört, oder wie können wir das verstehen? Nun ja, nun fehlen ja die Augen und die Ohren, aber was die reine Nerventätigkeit angeht, liegen sie schon richtig. Wenn wir den Sehnerv elektrisch reizen, erhalten wir einen Wellenausschlag vom Sehzentrum. Wenn wir in der Nähe des Gehörnervs mit einem Glöckchen läuten, reagiert das Hörzentrum entsprechend. Theoretisch könnte man Gehirne dann ja auch an Maschinen, zum Beispiel an Computer, anschließen. Wissen Sie, ich beschäftige mich nur mit meinen Affenhirnen. Da bin ich ehrlich gesagt überfordert. Das Hirn ist kein besonders poetisches Organ. Kein Dichter besingt es. Im Mythos ist es der Ort von Kopfgeburten. Es hat eher etwas Kühles, Unnahbares. Der Kopf ist kein erotischer Körperteil und schon gar nicht das, was drin ist. Grau ist die Farbe des Geistes und im Alltagsbewusstsein eher die der Langeweile. Für die Liebe wird das Herz besungen, ebenso wie für den Schmerz. Die Galle steht für den Ärger. Der Kopf tut schon mal weh, aber er hat keine metaphorische Bedeutung. Kopf und Bauch sind geschieden, Herz und Verstand ebenso. Doch im medizinischen Denken hat sich das längst verändert. Das Hirn steuert alles, Kopf und Bauch, Verstand und Gefühl. Nichts läuft ohne die Schaltzentrale im Schädel. Das Gehirn ist der wichtigste, exponierteste Ort. Dagegen fällt der Leib in seiner plumpen Fleischlichkeit ab. Medizinhistorisch liegt die Zäsur in der Aufwertung des Gehirns vor 25 Jahren. Damals wurde das Herz in den Kopf verlegt, weil der Tod neu definiert werden musste. Aus dem Herztod wurde der Hirntod. Warum? Weil die Transplantationsmedizin es geschafft hatte, menschliche Organe zu verpflanzen. Und die müssen frisch sein, lebendig. Ohne Hirn kein Leben. Zumindest kein bewusstes, sondern nur noch eines an der Maschine. Die hält die Organe frisch, wenn der Kopf schon im Jenseits ist. Im naturwissenschaftlichen Menschenbild ist das Gehirn der Ort der Persönlichkeit, der Leib, die Maschine, die heute durch andere Maschinen am Laufen gehalten werden kann. Ganz klassisch kartesianisch geht es hier zu. Noch. Im Kopf sitzt die Seele, nach Descartes. Nur deshalb konnte ja der Leib zur Maschine werden, die auseinandergenommen, verändert, amputiert, aufgeschnitten werden darf, weil der Körper unbeseelt ist. Nun wissen wir längst, dass die Seele nicht, wie Descartes meinte, in der Zirbeldrüse sitzt. Im medizinischen Denken freilich sitzt die Persönlichkeit unterm Schädel, die Autonomie, selbst das Gefühl versteckt sich in den Hirnwindungen. Kurz, im Hirn treffen sich alle Eigenschaften, die im modernen Bewusstsein die Seele ersetzt haben. Wenn die Medizin so denkt, darf sie dann die Persönlichkeit verändern, austauschen, erweitern durch Denk- und Fühlapparate? In diesem Moment steht an, das Ich-Konzept, das kartesianische, zu riskieren, um in der Forschung am Gehirn weiterzukommen. Es wird eine Philosophie in den Vordergrund treten, die das Ich nicht mehr so herausstellt. Ich will ein, zwei, drei Beispiele nennen. Das eine ist von Varela das Konzept des ichlosen Computersystems. Das Ich ist für ihn in der Kognitionswissenschaft nur störend. Das andere ist, dass man das Ich mit dem ganzen Organismus gleichsetzt, also wieder fast in alte, nicht-kartesianische Positionen zurückkehrt, auf neue Weise, indem man sagt, das Verhalten des ganzen Organismus ist selbstsetzend, autopoetisch, sich selbst organisierend. Und dann kann man natürlich am Gehirn auch wieder was machen, weil das Gehirn kein ausgezeichnetes Organ für das Tragen von Bewusstsein ist, sondern systemtheoretisch in den tausend Rückkopplungskreisen verschwindet. Also das Ich und der Tod sind in den Kopf gerutscht und müssen jetzt wieder zurück in den Leib, damit der Kopf behandelt werden darf. In den 50er Jahren lässt Arno Schmidt seinen Reporter Weiner in die Sowjetunion, in die Gelehrtenrepublik des Jahres 2008 reisen. Arno Schmidts Horrorvision findet ihr reales Pendant in den Träumen der sowjetischen Genetiker der 20er Jahre. Auch sie sprachen von Zuchtwahl und träumten davon, über eugenische Programme die Masse Mensch leistungsfähiger zu gestalten, damit der Fünfjahresplan in Erfüllung gehe. Im Operationssaal, das kannte ich bis zur Abhärtung von früheren Reportererfahrungen her. Aber hier ging's flott anders zu. Auf dem zweischläfrigen Operationstisch die beiden Halbleichen. Neben denen lag auf jeder Seite oben die haarige Schädelkapsel. Zwei weiße Teufel schnipselten wie rasend in den Höhlungen herum, gaben unbegreifliche Einwortlaute aus ihren Müllmündern. Und dann hatte jeder in roten Gummihandschuhen ein fettes, graues Gehirn. Sie tauschten die Plätze und wieder Rinder mit. Ich schrie, geht denn das? Diese Gehirntransplantation nämlich. Das ist doch unmöglich! Für Sowjetmenschen gibt es kein unmöglich, korrigierte er streng. Und es ging. Wenn ein bedeutender russischer Dichter oder Wissenschaftler alterte, wurde, so um die 60, sein unschätzbares Gehirn einem jungen Athleten von 20 eingesetzt. Was meinen Sie? Aber er sieht doch ganz anders aus, obwohl das natürlich kein ernsthafter Einwand gegen das Verfahren als solches war. Dann gab Satan mir's ein. Am ähnlichsten wären ja die Söhne. Und er nickte tatsächlich, nachdenklich, schmallippig. Väter und Söhne. Ohne weiteres. Man kann das Gehirn eines Mannes auch in den Leib eines Mädchens überführen. Genosse Stulpin brauchte für seine neue Romanhexalogie viel weibliche Empfindungen und hat sich nach reiflicher Überlegung für einen Frauenkörper entschieden. Daher also die meisterhafte Schilderung jungfräulicher Gedankengänge. Daher seine unerhörte Einfühlungskraft, sein Verständnis für eckig graziöse Mädchenkapricen. Daher letztlich auch die hinreißende Schilderung der großen Deflorierung im vierten Bande, die selbst unsere Neidknirscher als unnachahmlich hatten bezeichnen müssen. Kunststück, wenn der Kerl beides gewesen war, Jüngling und Jungfrau. Wer träumt heute vom perfekten Menschen? Kaum einer bewusst. Nur in der Gesamtschau erscheinen die Projekte des technischen und medizinischen Fortschritts wie ein unaufhaltbares Unternehmen Neuschöpfung eines Homo Commodo, eines angepassten, pflegeleichten, immergrünen Zeitgenossen. Die Träume oder Albträume der Vergangenheit jedenfalls gehen Schritt für Schritt in Erfüllung. Professor Walter behauptete neulich, dass gewisse Tiere bloß erschaffen wären, um von anderen gefressen zu werden. Und das käme doch am Ende zu unserem Nutzen heraus. Am Ende hat der Professor recht. Tiere und wir selbst sind gut eingerichtete Maschinen, um gewisse Stoffe zu verarbeiten und zu verkneten für den Tisch des unbekannten Königs. Auf NDR 4 hörten Sie ein Feature von Gabriele ten Hövel. Klüger, schöner, besser. Träume vom perfekten Menschen. Es sprachen Sonja Abriel Romero, Alexander Grill, Gabriele ten Hövel, Peter Jordan, Peter Gaganovic, Claudia Matschulla, Volker Niederfahrenhorst und Dirk Ossig. Technik Jutta Körner und Birgit Hoffmann. Realisation Leonard Koppelmann. Redaktion Ursula Voss. Am kommenden Sonntag hören Sie zur Feature-Zeit um 11.05 Uhr eine Sendung über die Atombombe und die Erinnerung. Der Titel »Gäbe es eine Operation«. Margit Mioska berichtet über eine Reise nach Hiroshima und Nagasaki.